Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes, ein angenehmes Wochenende und wir starten jetzt in eine neue Woche. Die Nacht von Montag auf Dienstag heißt ja bei uns freie Telefon-Talkshow und das bedeutet, das sage ich für die Neueinsteiger hier bei uns, dass ihr euch hier bei mir melden könnt zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-111. Und wenn ihr im Besitzer eines Bildtelefons sein solltet, dann könnt ihr euch auch hier bei uns melden und ich kann euch sehen. Darauf bin ich sehr gespannt oder wäre ich sehr scharf. Wir beginnen mit Michi und Michi ist 22 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Domian, hallo Michi. Hier. Gut, und selbst? Ja, ein bisschen mit gemischten Gefühlen jetzt gerade. Ja. Ja, ich habe gerade vor knapp 2 Stunden einen Anruf bekommen von der Silvia. Von Silvia? Ja, und ist halt, gut, ich erzähle mal eine kurze Vorgeschichte. Mhm. Vor ungefähr 4 Wochen saß ich halt mit einer guten Freundin mit mir zu Hause. Ist die Simone. Und ja, und wir haben halt ein bisschen rumgeflaxt und haben gemeint, lass doch mal die Silvia anrufen und mal gucken, ob sie zu mir kommen würde, um eventuell was zu machen. Also ja. Silvia ist eine gemeinsame Bekannte, oder was? Ja, und ja, sie kam, wir haben sie halt eingeladen. Simone hat sich halt in den Schrank versteckt, weil die zwei können sich nicht unbedingt ganz gut abhaben. Mhm. Und ja, haben halt so auf sie drauf eingeredet, hab gemeint, na komm Silvia, hast du nicht Bock, willst du nicht? Und es also, du hast Silvia in deine Wohnung gelockt. Ja, genau. Im Schrank saß Simone. Im Schrank saß Simone, genau. Und die konnte euch auch beobachten irgendwie, durch ja, den Schrankschlüssel. Ja, ja, und es sollte einfach nur als just a joke da eigentlich sein. Wir wollten gucken, ob sie sich drauf einlässt, ja. Naja, wie dem auch sei, sie kam halt erstmal mit so einem Mr. Bean-Video erstmal an, wollte erstmal Mr. Bean gucken, aber dann, nee, komm, lass mal die Kritte weg und so. Mhm. Hab halt dann so angefangen und schwuppdiwupp, die hat mitgemacht, das war halt das Krasse, ja. Und ich wusste auch jetzt nicht, soll ich jetzt weitermachen, weil Simone war im Schrank, ja. Wie weit ist es denn gekommen? Nein, mir war es im Endeffekt egal, wir haben es einfach durchgezogen und, gut, ich... Ehrlich gesagt, also hätten wir davor nichts irgendwie eingenommen, gut, okay. Hätten wir es auch nicht durchgezogen, sagen wir es mal so. Also ihr habt, während Simone im Schrank saß, habt genau, ihr sexuelle Handlungen an euch vollzogen. Ja, ja. Ne, wollen wir das mal so ganz sachlich ausdrücken. Genau, ganz sachlich. Bis zum bitteren oder süßen Ende. Bitte? Bis zum Ende. Bis zum bitteren Ende, ja. So. Nur der Haken ist jetzt, ja gut, jetzt kommt's. Ja. Ich hab zu ihr am Anfang gemeint gehabt, ja, aber ist ja schon klar, ist One Night Stand und es kommt dann nichts mehr. Mhm. Ach so halt, ne? Also wenn du auf Bock hast, dann okay, ohne weiteres machen wir, ja. Mhm. Ja, hat sie darauf eingelassen, nur gut, wir haben es halt ihr ein paar Tage später erzählt, dass sie im Schrank gewesen ist. Wir konnten es uns einfach nicht verkneifen, ja, klar, logisch, ne? Klar, dass sie darauf ein bisschen dann, ein bisschen negativ drauf reagiert. Ja, aber hallo. Verständlich. Ja, klar. Okay, es war auch eine Scheißsituation von uns eigentlich. Also ein bisschen negativ ist gut. Ja, du hast Silvia erzählt, dass Simone im Schrank gesessen hat, während ihr beide gepoppt habt. Da muss man ja mehr als ein bisschen böse sein. Ja, ja, okay. Nur, ich meine, sie können sie ja beide nicht abhaben. Gut, okay, ist auch wieder ein weiterer Punkt, wo ich mir denke, gut. Ja, okay, aber wieder noch da. Auf jeden Fall ist jetzt der Haken der dran. Heute kam ein Anruf und hallo Michael, du bist Papa. Mhm. Kann das sein? gut. Kann das sein? Ich habe gemeint, sie will mich erstmal verarschen oder irgendwie. Dachte, das wäre vielleicht ein Rachefeldzug oder so. Dachte ich am Anfang irgendwie. Nur im Nachhinein denke ich mir, das Ganze ist so verzwickt oder so. Wenn sie dann mir sagt, sie war letzten Freitag bei einem Arzt und die haben Blutuntersuchungen gemacht und er meinte zu ihr, geh bitte zu einem Gynäkologen. Es sieht fast danach aus, dass du schwanger bist, ne? Meine Frage war gerade, kann das sein? Dahinter steckt natürlich die weitere Frage, habt ihr ohne Gummis? Nein, wir haben mit Gummis. Wir kamen sogar mit einem richtig großen noch Ding halt dann so ein Pack dann später aus der Schublade so an. Ich meine, nee, das hatten wir ja gehabt, ja. Nur, ich kann mir nicht denken, ich weiß nicht, ich sehe es ja selber. Ich hatte das Ding ja angezogen und das Ding war auch dran, also geht's schon mal los, aber da kann nichts verrutschen, ja. Wie lange ist das her genau? Bitte? Wie lange ist das genau her? Das ist, ja, so 4 Wochen, 4, 5 Wochen ungefähr, so in den Dreh rum. Und ich meine, ich weiß nicht, sie hat gemeint, dass sie jetzt davor schon irgendwie gemerkt hat, weil sie war auch ein bisschen kotzübel halt die letzten Tagen. Nun gibt es ja Gott sei Dank heutzutage die Möglichkeit eines Vaterschaftstestes. Ja, jetzt das ja gut, klar, logisch. Also das wird auf dem, also deswegen, das ist eben genau das, was ich da, wo ich gerade am Grübeln bin. Ist das jetzt eine Verarschung oder meinst du wirklich ernst? Ist ein Rachefeldzug, ja? Könnte natürlich sein, ne? Das könnte sowas möglich sein. Das aber wie ist es denn möglich, wenn ihr nur wirklich, also das Gummi ist nicht geplatzt? Gehe ich davon aus, ja. Wie gehe ich davon aus? Das musst du doch gemerkt haben. Ja, nein, ich merke, nee, also davon ist nichts abgegangen oder so. Nein, nein, also das Ding war fest. Also du bist ja hundertprozentig, oder fast hundertprozentig sicher, dass... Ich bin mir sogar sehr hundertprozentig aber sicher. Nur, kann natürlich wirklich sein, dass es ein Bluff ist, ne? Dass sie so wütend ist, was man gut verstehen kann, ja, junger Freund, was man sehr gut verstehen kann, obwohl ich für diesen Spaß sehr viel Sympathie habe, was du da gemacht hast. Ja. Aber wenn ich mich in ihre Situation versetze, ist das super krass, mega krass, dass sie jetzt blufft und dich irgendwie beängstigen will. Da musst du jetzt ganz cool reagieren und sagen, zu gegebenem Anlass machen wir einen Vaterschaftstest und dann gucken wir weiter. Ja, nee, klar, das ist auf jeden Fall, nur ich weiß es echt nicht, also... Wenn es jetzt wirklich, wenn es wirklich so sein sollte, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich jetzt darauf weiter reagieren soll. Dann ist es natürlich ein Problem. Aber erstmal muss geklärt werden, ob das wirklich stimmt. Ja, das ist klar. Auf jeden Fall. In welchem Verhältnis stehst du denn eigentlich zu Silvia? Wie, ist das nur so eine lockere Bekannte? Oder wie? Nein, das ist halt das. Wir haben halt, also bevor es passiert ist, haben wir nur so 2 Monate lang über das Handy halt immer so Messages und Versuche geschickt. Einfach nur so, haben wir uns kurz kennengelernt. Und es ist einfach nur so, ja komm, Schnucki, Baby, lass uns doch mal treffen, Kaffee trinken. Also nichts Besonderes, nichts Süßes. Es war alles nur Spaß gewesen einfach, ne? Ja. Und ja, und dann halt einfach dann, genau an dem Tag, dachten wir uns, hey, lass uns doch mal was ausprobieren. Machst du das? Also Michi, warte jetzt erstmal ab. Vielleicht entpuppt sich das Ganze als Bluff. Bluff du einfach cool zurück mit dem Vaterschaftstest und dann muss man weitergucken. Wenn es wirklich ernst ist, dann muss man nochmal grundlegend neu denken. Ja, das stimmt. Halt mich mal auf dem Laufenden. Alles klar, okay. Danke, tschüss, genau, Michi. Ja. Tschüss. Okay, tschüss. Erich, 37. Ja, Erich. Aber 32, ne? Ne, 32. 32, ja, guten Morgen. Guten Morgen, Erich. Also, pass mal auf, mein Thema ist Inkontinenz. Ja. Warum ist das dein Thema, Erich? Ja, weil ich selbst darunter leide. Seit wann? Also, darunter leiden tue ich quasi schon seit meiner Geburt, ne? Wie kommt das? Naja, ich bin ohne Schließmuskeln zur Welt gekommen, ne? Schließmuskeln, also sowohl was den Urin anbelangt, als auch was den After betrifft. Ja, genau. Ja, obwohl mir ist es hier gerade unangenehm mit dir zu reden, ich sehe dich im Fernseher, ne? Du lächelst gerade. Aber ich sehe dich nicht. Warum ist es dir unangenehm mit mir zu reden? Na, ich habe noch nie mit jemandem geredet darüber, ne? Wie noch niemals? Mit 32 Jahren? Nein. Aber deine Eltern haben das auch mitbekommen, deine Ärzte. Ja, meine Mutter weiß das und mein Arzt weiß das, ne? Vater? Bist du nicht bei den Eltern aufgewachsen? Doch, mein Vater ist seit 1977 verstorben. Ja. Ich war ja 10 Jahre im Heim, also in 5 verschiedenen, ne? Also bist du ohne Schließmuskeln auf die Welt gekommen? Ja. Das heißt, du bist damit groß geworden und kennst es gar nicht anders? Nee, anders kenne ich es eigentlich nicht. Mhm. Ne? Wie lebst du denn damit? Hast du immer, das würde ich mir jetzt so spontan vorstellen, trägst du immer Windeln oder wie geht das? Also vor 10 Jahren, da musste ich noch Gummihosen und Fließwindeln tragen. Ne? Mhm. Und danach ne, hat meine Ärztin gesagt gehabt, ne, weil das immer so wund wurde und alles, ne, sollte ich lieber mit Pampers anfangen. Ne? Mhm. Weil das war ja damals schon in der Mode da. Ne? Mhm. Ja, und seitdem trage ich Pampers. Mhm. Wie oft wechselst du die Windeln am Tag? Also, meine Ärztin sagt, ich soll sie mir nur 2-mal am Tag wechseln. Ja, ja, wegen die Krankenkasse, ne? Die übernimmt nämlich nur die Kosten für 2-mal am Tag, ne? Ehrlich? Ja. Das ist ja auch krass. Nur wegen der Krankenkasse? Gesundheitsreform. Hast du denn deinen Darm so trainiert, dass es dann auch einigermaßen hinkommt mit 2-mal? Ja, also mit 2-mal nicht. Also ich brauch schon 3 Stück am Tag, ne? Ich meine, also jetzt mal ganz salopp gesagt, man pinkelt ja nur öfter, ne, am Tag. Ja. Was machst du beruflich? Also jetzt arbeite ich seit 3 Monaten im Imbiss. Ja, aber die wissen darüber Bescheid alles, ne? Und die sind auch ganz nett zu mir. Ne? Und reden wollte ich eigentlich darüber, ne? Über die Leute, wenn ich mal im Bus fahre oder so, ne? Oder mal mit der U-Bahn unterwegs bin oder im Sommer unterwegs bin, ne? wie die Leute dann immer so tuscheln und sagen, ne, der trinkt Windeln und alles, ne? Woher wissen die das denn? Ja, das sieht man doch. Das sieht man? Ja, das sieht man. Aber du kannst doch ganz weit, könntest doch ganz weite Hosen anziehen, dass man das nicht sieht. Ich kann doch nur mit Jogginghosen rumlaufen. Weil das einfacher für mich ist. Mhm. Und man sieht es durch die Jogginghose durch? Ja, da, klar sieht man die Windel, weil da sind ja noch Einlagen drin. Aber ich verstehe nicht, warum du nur Jogginghose anziehen kannst. Du kannst doch ganz normale, sehr weite Hosen anziehen. Ja, das ist nun mal mit dem Geschäften, ja, da ich ja nicht so viel Geld habe, ne, kann ich also nicht in diese Spezialgeschäfte hingehen, ne, und da welche kaufen, so weite Hosen kaufen, ne. Ja, aber die gibt es doch nicht nur in Spezialgeschäften. Du kannst doch, weiß ich, bei C&A im Kaufhof irgendwo ganz günstig, weite Hosen kaufen. Nee, eigentlich nicht. Warum nicht? Bei uns bei Wolfert, die haben, also die Größe, die sie haben, sind 56. Ja. Und wie groß, bist du übergewichtig auch? Nein, bin ich nicht eigentlich. Ich habe schon abgenommen, ne? Ich wiege nur noch 100 Kilo statt 120, ne? Also nichtsdestotrotz, auf jeden Fall irgendwie sehen die Leute es dir an, dass du Windeln trägst. Ja. Und dann gibt es üble Bemerkungen. Ja. Wie reagierst du auf diese Bemerkungen, wenn die Leute irgendwas was Schäbiges über dich sagen? Nun ja, ich lasse das erstmal in mich hineinfressen, ne? Mhm. Und irgendwann kommt es natürlich dazu, ne, dass ich dann irgendwann ausraste irgendwie, ne? Was heißt ausrasten? Nun ja, dann tue ich mir selbst was an. Was denn? Naja, dann versuche ich mich umzubringen oder so, ne? Aber nicht so ganz ehrlich gemeint, sondern... Nein, in dem Moment, wo ich es dann gemacht habe, ja, und dann nicht mehr fähig bin, irgendwie was zu machen, dann tut es mir irgendwie leid. Und was machst du dann, wenn du ausrastest und willst dich umbringen? Welche Aktionen startest du dann? Nun, ich habe mich also schon, sagen wir mal, dreimal vor der U-Bahn geschmissen, ne? Warst du verletzt? Nee, das war das Glück. Mhm. Ja, ich bin immer unter dem Zug gelandet, habe nur Schürfwunden abgehabt. Mhm. Ja. Dann habe ich mich auch schon mal an eine Stromschiene von der U-Bahn, ne? Hab unten an die Stromschiene gefasst und am Gleis, ne? Mhm. Da konnte ich gar nichts mehr machen, ne? Da war ich 4 Tage lang gelähmt. Also ich glaube schon, dass du das machst, um auch auf dich aufmerksam zu machen, ne? Und auf deine Probleme darzustellen, dass du vielleicht gar nicht wirklich sterben willst, sondern dass das eine Reaktion ist, um zu sagen, hallo Leute, hier. Ich bin da und ich bin auch wertvoll, so wie ich bin. Und ja, ich möchte, dass ihr mich genau so annehmt, wie ich bin. Hast du denn Freunde? Hast du einen intakten Freundeskreis? Ja, ich habe einen Freund, ja. Der ist bei der Polizei. Der kommt aber nur einmal im Monat bei mir vorbei. Also das heißt, dein Leben eigentlich ist ziemlich einsam. Ja, könnte man sagen. Du, ne, arbeitest tagsüber in deinem Imbiss und abends sitzt du zu Hause vor der Glotze. Also abends würde ich nicht sagen, ne, weil das geht ja, wenn ich davon neu okay aus... Okay, nach deiner Arbeit halt, wenn du frei hast. Ja. Mhm. Lebst du alleine? Oder bei... Ja, leider. Mhm. Hast du schon mal eine Freundin gehabt? Ja, hatte ich auch schon mal. Aha. Die war nur neugierig und dann hat sie mich ausgelacht, ne, und niedergemacht, ne, und dadurch musste ich ja auch fast 3 Jahre in der Psychiatrie verbringen. Ne? Mhm. Aber das war der einzige Kontakt zu Frauen bisher. Ja. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass du da wahrscheinlich auch Sehnsucht hast, ne, dass sich das ja mal ein bisschen intensiviert und... Na, ich würde gerne mit Frauen oder mit Männern, egal, ne? Mhm. Also mit Leuten reden darüber, ne? Die können mich auch anrufen oder so, ne? Die das gleiche Problem haben. Ja, und sie können mir ihre Erfahrungen sagen und so, ne? Mhm. Also ich schlage dir gerne vor, oder das machen wir sehr gerne, ja, in diesem Fall, sonst machen wir das nicht so gerne, sage ich ja immer, dass wenn sich Leute, die in ähnlicher Weise ein Problem haben oder auch krank sind wie du, dass ja wir da einen Kontakt herstellen zwischen dir und den Personen. Ich habe noch eine Frage. Gibt es da überhaupt keine Möglichkeiten, irgendwie künstlich einen Muskel einzupflanzen? Ich habe keine Ahnung, ich frage dich das ja einfach. Ja, ich hatte mal einen gehabt, vor 15 Jahren kam das doch raus mit diesen künstlichen Schließmuskeln, ne? Mhm. Da habe ich eine Blase eingekriegt, ne? Mhm. Und hatte auch einen künstlichen Darmausgang gekriegt gehabt, ja, ne? Aber durch den künstlichen Schließmuskel, den ich hatte, ja. Also keinen künstlichen Darmausgang, sondern einen künstlichen Schließmuskel. Ja, ich hatte auch einen künstlichen Darmausgang Ach so gekriegt, ja. Ach so, also das mussten sie alles wieder rückgängig machen, ne? Mhm. Weil das mit dem Schließmuskel, den künstlichen Schließmuskel, das hat nicht geklappt gehabt. Da hatte ich dann eine Infektion gekriegt und alles, ne? Mhm. Und dann bin ich also schwer krank geworden, ne? Und dann haben die gesagt, wir müssten mal das wieder entfernen. Ah, ne? Ja. Also hoffst du auch auf die Medizin, dass da eine Entwicklung stattfindet, dass dieses vielleicht irgendwann auch für dich noch möglich sein wird? Ja. Lieber Erich, wir machen das so, wie ich es dir gerade angeboten habe. Mhm. Wenn sich bei uns jemand meldet, stellen wir gerne einen Kontakt her, damit du da ein bisschen mal dich austauschen kannst und vielleicht nicht so ganz einsam bist wie bislang. Ja, das würde mich freuen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, ich dir auch. Dankeschön. Vielen Dank. Mach mal deine Jacke auf, damit man dein T-Shirt sehen kann. Mach mal deine Jacke auf, sagt Erich. Aber das sieht auch gut aus. Ist okay, ne? Ist eine Band. Ja. Ist zwar nicht mein musikalischer Geschmack, aber ich fand einfach das T-Shirt ganz nett. Jetzt rätseln wir die Radiozuschauer, die Zuhörer. Was hat er da für ein Hemd an? Ihr müsst das in den Fernseher einschalten. Ja. Tschüss, Erich. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich ganz herzlich Markus. Ja, hallo. Markus, 23 Jahre alt. Ja, hallo. Vielleicht sollte ich nicht so fies sein und den Radiozuhörern sagen, was ich für ein T-Shirt anhabe. Ein schwarzes T-Shirt mit Radiohead vorne drauf. Und es ist ein orangenes, ja, was ist das, Ornamentbild, rot-orange. Ganz genau. Markus. Ja. Was ist los? Ich hatte Montag schon mal angerufen. Letzte Woche Montag. Ja? Sag mir mal zum Thema. Die Namen kann ich mir so nicht merken. Ja, ich war der sich, ich sag jetzt mal, als hässlich erfunden hat und damit ein Problem hat eben. Ich wurde im Single-Party, Hey, du bist der bei Andreas Türk aufgetreten. Genau. Ich habe dich gesehen. Genau. Ich habe dich in der Nacht gesehen. Hey. Ich kam spät nach Hause und der Türk wird auch sehr spät wiederholt in der Nacht. Und ich liege auf meiner Couch und denke, jetzt zappt da so rein. Ne? Und die Sendung hat gerade angefangen. Ich glaube, es war einer vor dir, ne? Oder, ja, mehrere sind oder zwei waren vor dir oder so. Und dann kamst du. Und dann, das ist sehr interessant. Das finde ich so spannend, wenn ich Leute, mit denen ich hier geredet habe, wenn ich die dann auch sehe. Ja, ja, ich habe dich gesehen. Und ja, ich sag jetzt mal, jetzt kannst du dir auch eine Meinung über mein äußerliches Bild. Ja, kann ich. So. Also du hast mir damals in der Sendung erzählt hier und auch in der Sendung von Andreas Türk, dass du dich als hässlich einstufst, weil du eine sehr große Nase hast. Ja. Und auch noch, man sieht auch noch so Reste von der Hasenscharte. Ja, mein Mund ist ein bisschen, ich sag jetzt mal, deformiert. Ja. Also Markus, du, ich sag dir jetzt meine ehrliche Meinung, ne? Ja, bitte. Also ich schmier dir jetzt keinen Honig ums Maul. Ich finde, dass die Nase krass ist. Die ist nicht schön. Da will ich jetzt gar nicht sagen, die ist schön, die ist einfach nicht schön. Ich finde mit dem Mund, das ist nicht schlimm. Das fällt kaum auf. Ich habe da gesessen in der Nacht, hab gedacht, dieses ganze Gequatsche hier, sagen wahrscheinlich 1000 Leute zu dir, ach, ist doch nicht so schlimm, ne? Ja. Hilft dir nicht weiter. Hm. Hast du mal darüber überlegt? Ich finde, dass man da vorsichtig mit umgehen sollte, aber ich finde, eine Überlegung ist es auf jeden Fall wert. Eine Operation. Ja, in der Tat. Da habe ich in der Sendung auch schon mal zugesagt. Mhm. Ich bin so, wie ich bin und ich habe mich nicht selber gemacht. Mhm. Gut, ich habe mal an eine Operation gedacht, aber... Mhm. Das sagen mir auch viele, die Krankenkasse übernimmt das, aber... Markus, entscheidend ist die Frage, wie sehr du darunter leidest. Wenn du wirklich sehr massiv darunter leidest, finde ich, wenn man das mit einer Operation lösen könnte, dann müsstest du dich beraten lassen von einem Chirurgen. Mhm. Finde ich, sollte man es machen lassen. Wenn du aber nicht so ganz schlimm darunter leidest, dann ist es natürlich, darf man das natürlich nicht machen. Es sind Phasen, wo ich darunter leide. Mhm. Also wenn jetzt, ich sage ja, sowas wie eine Single-Party wieder so vorkommt, dann habe ich das schon mal, aber sonst... Ich sag jetzt mal, wenn ich mit meinem Freundeskreis so weg bin, dann fühle ich mich total gut, kann auch lachen mit denen und alles, die akzeptieren mich so, wie ich bin. Und dann habe ich das eben nicht. Aber wenn ich dann wieder so ein negatives Erlebnis habe, wo eine Frau sagt, nee, du bist mir zu hässlich oder so, oder du siehst nicht doll aus, dann kommt das wieder. Also mit dieser Schönheitschirurgie, das ist in Deutschland ja alles noch ein bisschen mit so einem moralischen Manko behaftet. Ne? Man rümpft ja nach wie vor die Nase, wenn man sagt, Schönheitschirurg. In Amerika ist es gang und gäbe. Ich finde, dass es in Amerika übertrieben wird. Aber vielleicht ist so ein Mittelding ganz gut. Wenn man jemandem relativ unproblematisch helfen kann, finde ich, sollte man zum Chirurgen gehen. Vielleicht geht das ja auch gar nicht bei dir so einfach. Ja, okay. Könnte auch sein, ne? Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich meine, so risikomäßig hätte ich dann auch schon Angst. So klar. Dass ich dann noch eine schlimmere Nase habe, irgendwie, die nach links massiv ist oder was. Klar, ja. Aber was ich dir auch sagen kann, ich habe dir jetzt auch ehrlich gesagt, dass mir die Nase nicht gefällt, dass ich mich auch hässlich finden würde mit der Nase. Aber was ich schon finde, und das habe ich dir vorige Woche hier am Telefon auch gesagt, dass du eine verdammt angenehme, sympathische Ausstrahlung hast. Ja, das ist wichtig. Ja. Würde ich dir jetzt nicht sagen, wenn ich das nicht so empfunden hätte. Ja, das sagen einige. Ja, das ist aber ein dickes Qualitätsmerkmal. Ne? Ja, danke schön. Ja, ich glaube, dass viele Leute... sich durch diesen Charme, den du hast, auch sehr überzeugen lassen würden, sicher von deiner Person und hinterher die Nase gar nicht mehr sehen. Wie, was piepst da? Ja, ich hab jetzt einen Klopfer in der Leitung. Einfach. Jetzt sind wir wichtiger, ja genau. Wie fandst du das in dieser Show? Findest du, dass du da adäquat behandelt worden bist? Nö, man hat ziemlich viel um heißen Brei rumgeredet. Mhm. Wurde auch ein bisschen was rausgeschnitten und so. Mhm. Und auch deine Äußerungen? Teilweise, ja. Welche denn? Weißt du es noch? Irgendwas Brisantes oder einfach nur irgendwas? Ich hatte meine Sendung gesagt, dass ich mal ein Vorstellungsgespräch hatte bei einem Schnellrestaurant. Sagen wir mal, zufälligerweise vielleicht bei McDonald's. Ganz zufällig. Könnte sein, ne? Ganz zufällig, die Stadt sage ich jetzt aber nicht. Nein. Und da hat der Geschäftsführer mich dann angeschlagen, so wie du aussiehst, möchtest du ja arbeiten, möchtest du die Kunden vergraulen. Ehrlich. Ja. Und dann habe ich nur noch gesagt, Dankeschön, ich werde Sie werfen, weiterempfehlen. Ich werde hier nie wieder essen kommen und Sie hören noch von mir. Schön, dass du das erzählt hast. Schön, dass du das erzählt hast. Das macht mich ja gleich wieder richtig wütend. Ja. Was bilden sich diese Fatzken eigentlich? Ja, eigentlich schon. Wie sah der denn aus? Ein schmieriger, Also wie so ein Sesselpupser, sag ich jetzt mal. So Krawatte, Schlips oder sowas, Anzug. Und das war mir dann, ich sag jetzt mal, ich hab zwar so einen Kragen gekriegt, aber... Und da habe ich gesagt, komm, lass. Siehst du, bei uns darfst du sowas sagen, wir schneiden hier nichts aus, beim Privatfunk ist das alles anders. Beim Privatfunk. Ist ja auch live. Genau. Markus, ja. Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Du musst das sehr, sehr, sehr genau für dich bedenken. Ich meine, du bist erst 23, kannst du noch eine Weile überlegen. Außerdem. Wenn der Leidensdruck zu groß wird, lass dich doch einfach mal ganz unverbindlich von einem guten Arzt, den du respektierst und zu dem du Vertrauen hast, nur beraten. Kann ja nicht schaden. Verstehe das jetzt nicht so, dass ich dich da hindrängen will. Nein, um Gottes Willen. Ich sage nur, ich finde es okay, wenn du es machen würdest. Ich bin ein, ich sag jetzt mal, humorvoller Typ auch und ich weiß, wie einige Leute irgendwas sagen, mal im Ernsten, mal im Spaßigen. Ich verstehe dich schon. Und geh auf keine Single-Partys, das ist nicht gut. Nee, ich war jetzt auch schon länger nicht mehr. Ja. Schön, dass du dich nochmal gemeldet hast. Ja. Finde ich gut. Ja. Alles Gute. Ja, gut. Tschüss. Tschüss, Markus. Ihr Lieben, wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, dann ist das genau die richtige Nummer hier für euch. 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Und bitte nicht vergessen, wenn ihr mir faxt, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann zurückrufen können. Simone, 20 Jahre alt. Hallo Domian. Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was ist los? Mein Thema ist Vegetarismus. Vegetarismus? Du bist eine Vegetarierin. Ja, war. War? War. War, schrie sie in den Telefonhörer. Warum war? War, ja. Du hast heute Abend ein Schwein gegessen. Nein. Das nicht. Aber das war jetzt, ich war jetzt fast 5 Jahre Vegetarierin. Und jetzt am Wochenende hat es mich dann doch überkommen und ich habe wieder Fleisch gegessen. Was? Bei welchem Fleisch bist du schwach geworden? Ich weiß noch nicht mal, was das genau war. Ich glaube, Geflügel oder so war das gewesen. Was war das für eine Situation? Genau? Ja, das weiß ich nicht. Das war seit Wochen irgendwie dieser Heißhunger, dieser Gier und dass ich daran gedacht habe. Und ich habe das die ganze Zeit immer irgendwie verdrängt, weil meine Überzeugung war, für mich stirbt kein Tier. Ich will das nicht. Und für dich sterben nur die Möhren. Ja, so ungefähr, genau. Starben nur die Möhren. Warst du irgendwo eingeladen oder hast du das Hühnchen gekauft? Irgendwie? Ja, nee, habe ich so ganz privat. Ehrlich? Ja. So richtig selbstinitiativ geworden? Genau. Als Fertiggericht oder selbst gekocht auch? Nee, selbst gekocht. Selbst gekocht auch ja, noch? Zubereitet? Ja. Was ging denn in dir vor, während du das zubereitet hast, nachdem du 5 Jahre kein Fleisch gegessen hast? Ich weiß nicht, also in dem Moment habe ich das irgendwie verdrängt, was ich da mache. Ich habe es einfach nur gemacht, ich habe da gar nicht groß drüber nachgedacht. Wie in Trance zerschnitt sie das Hühnchen und legte es auf die Bratpfanne. Genau. So warst ungefähr. Du alleine oder mit jemandem zusammen? Nee, alleine. Ach, alleine? Ja. Und danach, ja, da kam dann doch das schlechte Gewissen hoch. Und aber, dann das Problem ist, es hat aber auch noch geschmeckt. Das kommt dann doch dazu. Also du hast es dir schmecken lassen? Ja. Hast du es aber mit schlechtem Gewissen gegessen? Nee, gegessen nicht, aber danach, als ich dann gegessen hatte. Ich hoffe, du hast es bei dir behalten. Ja, das kam noch dazu. Normal mache ich das nicht, aber... Wie, normal machst du nicht? Nee, weil ich normal... Ja, normal... Ich bin Bulimikerin. Ach, das auch noch? Das auch noch, ja. Und das habe ich aber, nochmal drin behalten. Das kam ja noch dazu. Das war ja noch schlimmer. Nein, ist doch gut. Also wenn du Bulimikerin bist, ist das ein schöner Erfolg, wenn du es bei dir behältst. Nee, fand ich nicht. Also, dann wären manche andere Sachen lieber gewesen. Ja. Also das fand ich dann weniger schön. Naja, also jetzt im Ernst, also dann finde ich, ist es immer, jede Mahlzeit, die man bei sich behält als Bulimiker, ist ein Erfolg. Ja, gut, also manche behalte ich auch bei mir, also es läuft ja bei jeder Mahlzeit ab. 5 Jahre Vegetarierin gewesen. Ja. Also eine ganz, so eine Hardcore-Vegetarierin, die auch kein Käse und kein Ei isst. Nee, also ich war Ovolactor, also ich habe Eier und Käse habe ich schon gegessen. Wie nennt man das? Volactor? Ovolactor. Ovolactor. Ich kenne nur die Veganer, die sind ja ganz, ganz ja, heftig. Ja, die sind ganz krass, genau. Ja. Wie bist du damals drauf gekommen? So aus ideologischen Gründen, nach dem Motto, kein Tier für meinen Geschmack oder wie? Genau, ganz so genau. Was, ne? So lief das dann ab. Und da hatte ich auch nie Schwierigkeiten mit gehabt. Das war für mich selbstverständlich gewesen. Ich habe mich auch davor geekelt, wenn ich das gesehen habe. Ich konnte es auch nicht anfassen oder für andere zubereiten oder so. Und ja. Das hat die Seele des armen Hühnchens bei dir gespukt in den letzten Nächten. Genau. Wie soll's denn jetzt weitergehen? Ja, ich glaube, jetzt fange ich wieder von vorne an. Und willst du wieder Vegetarierin werden? Ja, ich werde wieder Vegetarierin. Also ich bin ja auch kein Vegetarier. Ja. Und ich muss auch sagen, dass ich sehr gerne ab und zu Fleisch esse und es auch eigentlich nicht schlimm finde. Ich bin natürlich auch gegen Massentierhaltung und all die schlimmen Dinge, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich kann dir jetzt nicht besonders zusprechen und dir sagen, du musst jetzt Vegetarier werden. Das musst du für deinen Geschmack ausklamüsern. Wenn du da so scharf drauf bist, ab und zu mal ein bisschen Fleisch zu essen, iss es, Mensch. Wenn es dir gut tut und wenn du es gerade auch noch in Verbindung mit deiner Krankheit... Und wenn du da mal Spaß daran hast und einen Heißhunger drauf, ist es doch, Mann. Tu dir das doch nicht auch noch an. Ja, nee, aber das passt einfach so nicht mit meiner Überzeugung zusammen. Und die ganze Zeit habe ich so konsequent durchgehalten und, weiß ich nicht. Also die Überzeugung heißt, dass das Tier nicht sterben darf für dich. Genau. Ja, aber was ist denn, aber jetzt wollen wir nicht drüber flachsen, was ist denn mit der Pflanze? Die arme Tomate stirbt auch, die du isst, zerschneidest. Die hat aber keine Seele. Weißt du das? Also mein Baum vor meiner Tür, der, ich schwöre, der hat eine Seele, meine alte Eiche. Ja, und wenn die gefällt wird, bricht mir das Herz. Ja gut, aber sie wird aber auch nicht brutal abgeschlachtet. Naja, also wenn man den absägt oder wenn man so eine arme Tomate so abreißt von dem Strauch, ist das ziemlich brutal für die. Hat die einen Schock fürs Leben? Nee, ich denke ich aber nicht, dass die irgendwie Schmerzen da so ja, das weiß man ja. Und spürt. Man weiß es wirklich nicht, ne, was in Pflanzen vorgeht. Klar. Simone! Ich kann dir da nichts raten. Ich würde dir raten, iss, wonach du Lust hast. Das ist das Allerbeste, das Gesundeste. Mach das, wonach dein Sinn dir wirklich steht. Und kümmere dich um deine Bulimie. Darüber haben wir jetzt gar nicht geredet. Wie lange hast du das denn schon? Seit ein paar Jahren. Nee, ich gehe in etwa 2 Wochen, mache ich wieder eine stationäre Therapie. Das ist gut, ja. Und das, ja, vielleicht lasse ich mich deswegen dann auch noch direkt mit therapieren. Also, iss, wonach dir der Sinn steht. Ja, irgendwo muss es schon seinen Sinn gehabt haben. Meine Devise. Der Körper hat's verlangt. Der Körper hat in dir irgendwas hat in dir geschrien, ich brauche Fleisch. Muss ja, ja. Und da hast du gesagt, ja, ich kaufe mir jetzt ein Hühnchen und bereite es zu. Ja. Simone, ich wünsche dir für die Therapie toi toi toi. Ja. Die Jahre, die du das jetzt hast, das ist schon viel zu lange. Ja, eine Therapie habe ich schon gemacht letztes Jahr und jetzt gehe ich wieder in die gleiche Klinik und das wird schon. Ich hoffe das. Ich drück dir alle meine beiden Daumen. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Peter, 17 Jahre alt. Ja, Herr Domian. Peter, was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich sehr beziehungsunfähig bin. Mhm. Wie merkst du das denn an dir? Ich merke das halt, ich kann jetzt mal das aktuellste Beispiel nehmen, am Freitag habe ich abends ein Mädchen kennengelernt und lief auch alles gut und dann haben wir uns halt für Samstag auch wieder verabredet. Samstagabend haben wir uns dann in Gladbach an der Skipiste getroffen, in dieser künstlichen. Mhm. Ja, lief auch wieder alles super spitz und ich dachte, diesmal klappt es auch wirklich mit einer Beziehung, weil ich wollte das auch. Mhm. Und dann, ja, Sonntagmorgen bin ich aufgewacht und dann hatte ich eigentlich wie immer bei mir richtig schlecht. Also ich hatte ein richtig schlechtes Gefühl im Magen. Ihr habt aber nicht miteinander geschlafen? Nein, dann nur ein bisschen gefummelt und so. Habt ihr denn die Nacht zusammen verbracht in einem Bett oder wie? Nein, wir haben bis 3 Uhr auf der Couch gelegen und Titanic geguckt und gefummelt. Also ganz nicht heftig. Und dann ist sie nach Hause gegangen oder du nach Hause gegangen? Nee, ich war bei ihr. Ja, du bist ja nach Hause gegangen. Ja. Du bist dann ins Bett gegangen und als du aufgewacht bist, hat's ein übles Gefühl. Ja, mir, mir ist dann richtig schlecht immer danach. Mhm. Also am dritten Tag meistens direkt. Inwiefern schlecht? Ja, ich habe dann richtig schlechtes Gefühl im Magen, als ob ich krank wäre einfach. Und dann... Und warum? Ich keine Ahnung. Es geht mir jedes Mal so, wenn ich halt ernst was mit einem Mädchen anfangen will. Hat das was mit Erotik und Sexualität zu tun? Wie meinst du das? Ja, ich meine, ihr habt ja nun ein bisschen, seid euch ja näher gekommen. Ja, ich glaube, nee. Also... Erklär mir, was heißt rumfummeln? Ihr habt euch geküsst? Ja, und halt... Ja. Petting-mäßig ein bisschen? Ja, genau. Das schon. Na gut, das ist ja nur schon Sex, ne? Also ist ja schon, geht's ja schon ein bisschen zur Sache. Ja, aber ist halt... Ja, okay. Mhm. Und immer, wenn so etwas vorgefallen ist, hast du danach ein übles Gefühl? Ja, generell, wenn sich andeutet, dass eine feste Beziehung ist. Mhm. Oder wenn ich darüber spreche mit einem Mädchen. Dann wird mir wirklich schlecht am nächsten Tag. Mhm. Wie ist das weitergegangen? Das war jetzt heute... Na gut, heute ist das Montag. Hast du mit der heute nochmal telefoniert, oder? Ja, am Sonntag wollten wir uns eigentlich auch wieder treffen. Mhm. Und dann hat sie mich angerufen. Und dann heute ist sie vorbeigekommen, wollte mich abholen. Mhm. Ja, und dann habe ich meine Mutter gesagt, die soll mal das Mädchen auf mein Zimmer schicken. Mhm. Ja, und dann habe ich ihr das jetzt auch so erklärt wie dir gerade. Aber sie hat mir dann nicht geglaubt und hat dann... Also an ihre Reaktion habe ich dann... ableiten können, dass sie meint, ich würde sie ausnutzen. Oder ich hätte sie ausgenutzt. Mhm. Du wolltest nur fummeln und jetzt nach dem Motto, jetzt kannst du wieder gehen. Ja, genau so. Und so ist das eigentlich, so sind eigentlich oft die Reaktionen. War die sauer? So richtig? Ja. So sauer, dass die Sache jetzt schon wieder gegessen ist? Ja, ich denke schon. Mhm. Also sie hat nicht gesagt, du Arschloch oder so. Nee, klar. Sie ist umgegangen, ohne was zu sagen. Mhm. Du hattest noch nie, du bist 17 Jahre, sagte ich gerade. Ja. Hattest du schon mal ein bisschen längere Beziehung? Ja, 2 Wochen. Wie? 2 Wochen. Und das war die ganze Zeit nicht gut? Das war die erste. Mhm. Die erste Beziehung und ja, da war mir eigentlich auch schon nach 5 Tagen ziemlich schlecht. Und aber weil es die erste Beziehung war, hatte ich nicht den Mumm, Schluss zu machen. Ja, und dann jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, also auch wenn ich sie geküsst habe, dann habe ich mich richtig geekelt und sowas. Und also mhm. wirklich auch ekel, obwohl ich sie schön, ich fand das Mädchen mal schön, das war nett und alles. Mhm. Hat eigentlich alles gestimmt, aber mhm. war ein richtiger Ekel da. Richtiger Ekel. Nach 5 Tagen, ja. Mhm. Hast du dich im Nachhinein auch mehr oder weniger vor dieser, mit der du jetzt am Samstag da rumgemacht hast, auch geekelt? Ja. Ja. Ja. Obwohl sie kann ja nichts dafür. Und nee. So habe ich auch versucht, ihr das zu erklären, aber mhm. hast ich kann du das natürlich nicht verstehen. Nee. Das kann man auch schwer nachvollziehen. Ja, hast du ihr das auch so gesagt, dass du dich vor ihr ein bisschen geekelt hast? Nee, so krass habe ich ihr das nicht gesagt. Nee, die ich Arme. Gesagt, das passiert mir bei jedem Mädchen und... Hast du das schon mal so richtig? Das kann ich nicht verstehen und so. Sie mhm. wollte unbedingt, dass wir es mal probieren, aber ich habe gesagt, das hat keinen Sinn. Peter, ja. Ich frage dich jetzt mal was ganz super Privates. Wenn du da keinen Bock drauf hast zu antworten, antwortest du halt nicht. Ich gehe mal davon aus, dass du natürlich, das machen alle Leute mit 17, onanierst. Ja. Hm? An was denkst du dann? Ja, an Frauen. Und das findest du nicht ekelhaft? Nee, ich finde das auch nicht, ich finde es auch nicht ekelhaft, mit Frauen zu schlafen. Mhm. Nur wenn es halt sich andeutet, dass es eine Beziehung wird. Mhm. Mhm. Dann habe ich irgendwie... Hast du... Irgendeine Sperre im Kopf, ich weiß nicht mehr. Ja. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, richtig verknallt gewesen zu sein? Ja, ja. Was war das für eine Frau? Erzähl mal ein bisschen was über die. Das war aber nicht die erste, ne? Nee. Also, da war ich... Also, richtig verknallt war ich nicht in die erste, nein. Mhm. In welche warst du richtig verknallt? Ja, das ist schon etwas, das war so ein Dreivierteljahr oder so her. Mhm. Und das ist eigentlich ähnlich abgelaufen, nur da hatte ich mich auch so im Inneren dagegen gestreut, dass ich, dass mir schlecht war und so, da wollte ich wirklich nicht, überhaupt nicht Schluss machen, aber es hat nichts gebracht, immer wenn ich sie dann gesehen habe, hatte ich ein unwohles Gefühl und ja, kam wieder ein bisschen Ekel hoch. Und ich weiß nicht wieso, mhm. sie sah gut aus und ich habe mich prima mit ihr verstanden. Mhm. Und trotzdem kam dann dieser, dieses leichte Ekelgefühl hoch. Was verbindest du denn mit der Vorstellung, ich bin jetzt mit einem Mädchen richtig fest zusammen? Damit, ja, das war in meiner ersten Beziehung, also diese 2 Wochen mhm. Beziehung war das. Ja, sie wollte mich jeden Tag sehen und mhm. das war mir viel zu viel und die hat mich dann ziemlich unter Druck gesetzt. Mhm. Ja, und ich habe auch nicht so viel Zeit, weil ich gehe auf eine Nachmittagsschule. Mhm. Ich habe jeden Tag bis 4 Uhr Schule. Mhm. Man muss schon mit dem Bus nach Hause fahren und so. Also ist es so das Gefühl, dass du dazu eingeengt wirst? Ja, genau. Dass die Verpflichtung halt. Die Verpflichtung, dass dir die Luft da fast weggeschnürt wird. Mhm. Was ihr jetzt am Samstag dann miteinander gemacht habt, auf der Couch, währenddessen fandst du das aber nicht ekelhaft, ne? Nee. Währenddessen fandst du es scharf. Ja, da habe ich mir auch gedacht, das wird jetzt was. Also mich macht das stutzig mit dem ekelhaft. Nun bin ich kein Psychologe und kann Lilla jetzt auch gar nicht da küchenpsychologisch in dich hineingucken. Ich finde so rein von meinem Gefühl, Herr Peter, ist, dass du, wenn du jetzt wieder mal eine Frau triffst, in die du wirklich verknallt bist, in die jetzt am Wochenende warst du ja nicht verknallt, wie ich das rausgehört habe. Ja, wir kennen uns ja jetzt 2 Tage. Ja, eben. Mhm. Ich würde das an deiner Stelle langsamer angehen lassen. Ich würde auch gar nicht am Anfang gleich es zu Fummeleien und Sex kommen lassen, sondern es ganz vorsichtig beginnen, dass ihr euch so ganz allmählich annähert. Und es gibt genügend Mädels, die das auch so wollen, die sogar dankbar sind, wenn es nicht gleich um Petting geht und weiß nicht was alles. Dass du dich hier ganz vorsichtig rantastest und auch dem Mädchen gleich von Anfang an immer so ein bisschen sagst, dass du Schwierigkeiten damit hast, dass du sie aber sehr nett findest. Also sie hatte mich auch zum Teil so ein bisschen da gedrängt, weil sie hat dann immer meine Hand an diese Stellen halt gelegt. Jetzt am Samstag. Bitte? Jetzt am Samstag, die Frau. Ja, ja. Ja. Also ich finde, du solltest dich nur auf solche Sachen einlassen, demnächst bei einem Mädchen, die du wirklich klasse findest und richtig nett findest, in die du verliebt bist. Und es dann ganz, ganz langsam angehen lassen. Das wäre jetzt so mein Tipp so spontan zu dir. Ich möchte aber gerne, dass du mit meinem Psychologen gleich noch ein paar Worte redest. Ja, kann ich machen. Ne, das ist der Peter Ossianowski. Du legst gleich auf und der Peter ruft dich wieder an. Ja, okay. Und ich wünsche dir viel Glück bei der nächsten Frau. Ja, danke, Domian. Tschüss, Peter. Tolles Kompliment an deine Sendung. Also wirklich fast jeden Abend und dann auch noch an deine Hintergrundleute. Dankeschön. Wie schaffst du das? Du bist doch Schüler noch. Ja, ich nehme die Sendung auf und höre die dann. Ehrlich? Ja, das ist eine große Ehre. Ja. Dankeschön, Peter. Tschüss. Bitte, tschüss. Hey, jetzt haben wir aber unsere Pause heftig vergessen. 1.36 Uhr und 32 Sekunden, ganz schnell eine Minute Pause. Nur 37 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht könnt ihr mich ganz einfach anrufen, wenn ihr mich anrufen wollt, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Heute steht unsere Sendung unter keinem bestimmten Thema. Ich habe es ja schon gesagt, ihr könnt hier bei mir zu jedem Thema anrufen. Morgen heißt unser Thema Zwänge und Rituale Teil 2. Wir hatten dieses Thema ja schon vor ein paar Monaten und hatten eine so riesige Resonanz auf dieses Thema, dass wir uns kurzerhand entschlossen haben, wir machen noch eine zweite Ausgabe von diesem Thema Zwänge und Rituale. Das ist unser Thema heute. Morgen, aber heute könnt ihr ganz normal anrufen zu jedem Thema. Es geht weiter mit Sandra und Sandra ist 15 Jahre alt. Ja. Sandra, guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Und zwar Unfall. Unfall? Mhm. Hattest du einen Unfall? Nee, aber mein Bruder und mein Vater. Wann? Erzähl mal darüber. Im Januar. Es war um 1 Uhr nachts. In diesem Jahr? Ja. Ja. Ein Autounfall? Ja. Und was ist da genau passiert? Da ist eine Frau frontal mit 160, also mein Vater und mein Bruder. Hunde mit 160 zusammengestoßen? Ja. Ist dein Vater und dein Bruder dabei gestorben? Nein, Gott sei Dank nicht. Wie schwer waren sie denn verletzt? Ja, schon ziemlich. Also, mein Vater war 3 Wochen in Lebensgefahr und im Koma. Mhm. Und mein Bruder 2 Wochen in Lebensgefahr. Wie alt ist denn dein Bruder? 16. 16. Mhm. Das ist auf einer Landstraße passiert. Mhm, in Esslingerzell. Ja. Nun sind ja einige Monate vergangen. Wie geht's denn deinen Leuten heute? Naja, könnte besser sein. Erzähl, nicht so gut. Erzähl mal. naja, mein Vater, dem geht's gar nicht gut, vom Geistigen her und so. Und mein Bruder, der muss am Mittwoch wieder gehen, im Träger. Mhm. Welche, beschreib doch mal die Verletzungen, die dein Bruder und auch dein Vater hatten. Also mein Vater, der hatte alle Rippen gebrochen und Schlüsselbein und Hüfte und Kopfverletzungen, Schulter, also es war wirklich abnormal. Ganz schlimm. Und der Bruder, wie waren ähnliche Verletzungen? Dem sein rechter Arm ist gelähmt und sein Fuß, der war in der Mitte der Knochen gebrochen, jetzt hat er Metallschiene drin. Und jetzt am Mittwoch, jetzt war er schon 5 Monate in der Reha und am Mittwoch muss er wieder gehen. Wer war denn eigentlich schuld an dem Unfall? Die Frau. Die Frau war eindeutig schuld. Ja. Die ist auch gestorben. Die ist gestorben dabei? Ja. Hatte die Alkohol getrunken? Ja. Ja. Du sagst du gerade, dass dein Vater auch geistig Probleme hat. Heißt das, dass er jetzt nach diesem Unfall geistig behindert ist? Auch. Kannst du mit deinem Vater gar nicht mehr richtig... Erkennt er dich noch? Ja, das schon. Und wie macht sich diese geistige Behinderung bemerkbar? So Wesensveränderung und... Also er ist total anders. Und wenn man was zu ihm... Also wenn er was machen möchte, was er also... Absolut nicht darf, muss man auch mal sagen, das geht nicht. Er lebt jetzt im Moment zu Hause bei euch? Ja. Ist er ein Pflegefall? Ja. Ja. Er hat epileptische Anfälle. Jetzt ausgelöst durch einen Unfall? Ja. Vorher hatte er das nicht? Mhm. Sandra, das ist ja dann für dich und deine Mutti eine ungeheure Belastung alles, ne? Mhm. Schon. Wie hat sich denn das Familienleben verändert seitdem für dich? Naja, jetzt haben wir keins mehr. Wie meinst du das? Naja, also zum Beispiel, wie soll ich das beschreiben? Das Familienleben, das ist einfach futsch. So, die Beziehung zu meinem Vater und so, das ist einfach nicht mehr da. Ist bei euch in der Familie letztendlich nur traurige Stimmung? Ja. Als ihr das damals erfahren habt, kannst du dich daran noch erinnern, wie das da war? Ja. Da hat meine Mutter meinen Vater auf dem Handy angerufen. Der war auf Arbeit. Und am Handy ist ein Feuerwehrmann rangegangen. Und der hat also gesagt, hier ist ein schwerer Unfall passiert und hat das Handy dann hingeschmissen. Hat's hingeschmissen? Ja. Hat gar nicht weiter was gesagt? Nein. Und dann hat sie halt alles mitgekriegt am Telefon, so wie sie Auto aufgeschnitten haben und so. Das war gar nicht ausgeschaltet, das Handy. Mhm. Und sie wusste auch gar nicht, wo der Unfall passiert war. Und wie lange dauerte es dann, bis deine Mutter irgendwie konkreten Bescheid bekam? Eine Stunde. Und ja. Warst du da auch wach oder hast du gar nichts davon mitgekriegt? Doch, ich war wach. Ich bin dann daran aufgewacht, weil meine Mutter so geschrien hat. Nun haben ja beide, dein Vater und dein Bruder, hast du gerade erzählt, in akuter Lebensgefahr geschwebt. Mehrere Wochen. Wie war denn da so die Stimmung bei dir, bei deiner Mutter, auch zwischen euch während dieser Zeit? Naja, also uns hat es ziemlich eng zusammengeschweißt. Und auch meinen kleineren Bruder. Ach, es gibt noch ein Kind? Ja. Ja, wie alt ist der? 14. 14. Der ist geistig behindert. Der ist geistig behindert. Hast du damals mit deiner Mutti darüber gesprochen, dass dein Vater eventuell sterben könnte und dein Bruder? Ja. Und es war nicht gerade einfach. Es tat auch weh. Bist du auch ins Krankenhaus gegangen damals? Ja, noch in der Nacht mit meiner Mutter. Hast du ihn gesehen auch? Ja. Auf der Intensivstation? Das ist ja auch ein schlimmer Anblick, ne? Hast du denn den Eindruck, dass deine Mutter, das ist ja für deine Mutter nur auch wirklich eine extreme Belastung, jetzt den Mann zu pflegen und der Sohn ist halt auch sehr hilfsbedürftig, dass sie das schafft? Ja, schon. Die ist stark genug. Aber von ihrem Herzen her, da habe ich Zweifel. Wie meinst du das? Die hatte 2 Herzinfarkte. Dass sie das körperlich dann doch nicht schafft? Redest du jetzt mit deiner Mutter auch über die Situation oder ist man seid ihr alle letztendlich so verzweifelt, dass ihr gar nicht mehr sprecht? Nee, also wir reden schon, meine Mutter und ich. Mhm. Wie denkst du, wie soll es weitergehen? Keine Ahnung. Du bist auch ziemlich fertig, ne? Schon. Auch erschöpft, ne? Mhm. Bist du Schülerin noch? Ja, also mhm. jetzt nicht mehr. Machst du eine Lehre? Mhm. Sondern? Nichts. Warum nicht? Naja. Jetzt, also so, wie das ausgegangen ist und so, und da war ich auch schon mal so fertig. Mhm. Ja. Hast du denn einen Schulabschluss? Mhm. Du bist von der Schule einfach so weggegangen? Mhm. Weil du die Energie nicht mehr hast? Auch. Mhm. Weswegen noch? Eigentlich nur deshalb. Mhm. Und was sagt deine Mutter dazu? Naja, was soll sie sagen? Gab es denn da keine Beratung so von Seiten? Was für eine Schule warst du gewesen? Hauptschule. Auf einer Hauptschule. Und bist dann aus der neuen rausgegangen, oder wie? Ja. Mhm. Haben denn die Lehrer, gab es denn da keine Lehrer, die gesagt haben, hier Sandra versucht hat, das Jahr noch durchzuziehen? Mhm. Nee. Und seit wann bist du jetzt aus der Schule raus? Seit September. Seit September. Und bist dann immer zu Hause? Ja. Und wie findest du das? Na, hier gibt's genug zu tun. Mhm. Aber das kann ja nicht so ein Dauerzustand sein, ne? Es wäre schon schön, wenn du zumindest einen Hauptschulabschluss hättest. Ja, schon. Wie sind deine eigenen Pläne oder Wünsche? Was würdest du dir wünschen, wie es für dich auch weitergeht? Altenpflege. Also ich möchte mal Altenpflegerin werden. Mhm. Aber dafür braucht man natürlich einen Abschluss, ne? Mhm. Hast du denn überlegt, dass du vielleicht in einem Jahr nochmal auf eine Schule gehst und die 10 nachholst? Ja, schon. Doch. Mit wem habt ihr euch denn beraten? Das ist ja nun doch ein dramatischer Schritt, aus der Schule einfach rauszugehen. Gab es da irgendwelche Menschen, mit denen du dich und deine Mutter sich beraten habt? Ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber es gab schon irgendjemanden. Mhm. Sandra, ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Ich merke so, wie schwer dir das Herz ist und wie schwer dir das Leben im Moment, glaube ich, ist. Die ganze Situation ist sehr, sehr heftig für euch alle, ne? Mhm. Hm. Hast du für dich manchmal auch das Gefühl, ich schaffe das gar nicht mehr und ich möchte einfach nur abhauen oder irgend sowas? Abhauen eigentlich weniger. Hm. Aber es wächst dir alles über den Kopf. Schon. Hm. Und dann noch die Sorge um die Mutter, wenn die auch herzkrank ist. Mhm. Ja, das ist. Und der kleine Bruder ist geistig behindert. Ja. Ist auch dann schwierig und da tragt ihr ja auch Verantwortung für. Mhm. Sandra, ich möchte gern, dass du auch mit meinem Psychologen gleich noch ein bisschen sprichst. Mhm. Vielleicht hat der ja auch eine Idee, wie man euch noch unterstützen könnte. Oder vielleicht kann der dir oder deiner Mutter auch noch einen Tipp geben. Dass ihr, ich weiß ja nicht, wie ihr von außen auch betreut werdet. Mhm. Wir machen es so, du kennst das ja, wenn du meine Sendung auch kennst, dass du jetzt gleich auflegst. Ja. Und der Peter, sehr netter Mann, ruft dich dann gleich nochmal an. Mhm. Und vielleicht hat er ja einen ganz konkreten Tipp auch noch für euch. Okay, danke. Alles, alles Gute und schönen Gruß an deine Mutti auch. Tschüss. Tschüss. Es ist der Holger jetzt am Apparat und der ist 28 Jahre alt. Holger, guten Morgen. Hallo, hallo. Ja. Ich rufe aus Leipzig an. Schön. Mein Thema ist Graffiti-Schmierereien vom Illegalen zum Legalen. Mhm. Und ich habe, vor mehreren Jahren, seit, sage ich mal, Grenzöffnung 98 angefangen mit illegalen Sachen. Und jetzt lebe ich momentan davon. Du lebst jetzt davon. So ändern sich die Zeiten. Das heißt, genau. die Stadt Leipzig gibt dir jetzt schon Aufträge. Dass du, ja, das, ja. Ehrlich, die Stadt Leipzig? Ja, ja, die Stadt Leipzig. Das ist ja abgefahren. Also ich werde engagiert auch von Wohnungsbaugesellschaften. die dich früher angezeigt haben, ne? Ja, ja, fast so, fast so. Also habe das illegal mal gemacht und habe schnell gemerkt, also das ist nicht mehr... Die Qualität, die ich bringen will, kann ich bei illegalen Sachen nicht bringen. Bist du auch belangt worden damals? Nicht, zum Glück nicht. Also da kann ich auf Holz klopfen, mich haben sie noch nicht erwischt. Es war schon mal sehr knapp. Das war mal in einer anderen Stadt, sage ich mal. Da habe ich einen Zug bemalt. Und da hätte es fast geklappt. Ich war gerade fertig, wollte fotografieren. Das einzigste Beweismittel. Von deiner Kunst? Ja, von so einer Aktion. Und da kam gerade die Polizei dann um die Ecke und da gab es ganz schöne Rennereien, aber haben nicht gepackt. Mussten die Behörden in Leipzig ja zumindest dich irgendwie kennen, sonst hätten die dich ja gar nicht ansprechen können und dir den Auftrag erteilen können. Wie kam das denn? Woher wussten die, dass es dich gibt und dass du sowas machst? Na gut, also ich habe mich dann anderweitig auch drum gekümmert, also erstmal kleinere Aufträge bei Jugendclubs, Jugendzentren zu machen. Und dann habe ich halt das fotografiert, hatte Referenzmaterial und durch Hörensagen und dann kam jemand an und manche sagen, Mensch, das war ganz toll, kannst das nicht mal bei mir machen. Und so ging das immer weiter. Also ich habe dann eine Mappe und da kann ich dann vorzeigen, dass, und das habe ich schon gemacht. Und was genau machst du jetzt in Leipzig? Beschreib doch mal so ein paar Objekte, die du besprüht hast. Unterschiedliche Sachen. Ja, zum Beispiel eine Bierbrauerei. Das war erstmal mein längstes. Eine Wand von 180 Meter Länge und so 3 Meter Höhe. Da habe ich den ganzen Monat dran gemalt und doch schon auch vorher ein bisschen vor längerer Zeit eben illegal mal dran rumgeschmiert und habe aber in der Nähe einen Jugendclub bemalt und da kamen eben Leute von der Bierbrauerei an. Die haben gesagt, das ist genau richtig für unsere Bierbrauerei. Ja, genau. Haben gesagt, Mensch, können das bei uns nicht an die Wand machen? Ist ja eine Riesenwand gewesen, ne? Eine Riesenfläche. In der Riesenfläche. Was hast du dafür bekommen als Gage? Ja, also ich ein gutes Geld, sag ich mal. Gutes Geld, du möchtest es nicht genau konkret sagen. Nee, aber schon beeindruckend für dich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber was mir eben aufstößt, ist, dass wenn ich an solchen Mauern halt stehe oder auch Aufträge mache, kommen viele halt auch Immobilienbesitzer zu mir an. Und da ist dann immer die gleiche Diskussion, ja, und das ist ja wunderbar, was sie machen, aber die Illegalen, die muss man halt erwischen und am liebsten die Finger abhacken und sowas. Und da sage ich, nee, eigentlich nicht, weil verfolgen schon, aber nicht bekämpfen. Die Leute, wenn sie kreativ sein wollen, nehmen und lenken. Weil ja, du hast ja eine richtige Ideologie dazu. Ja, sicher. Aber ja, nehmen sicher. Wir mal an, das schöne Beispiel, was ich sehr gerne immer erwähne bei diesem Thema. Ich habe mir gerade ein schönes Haus gekauft und mit einer großen weißen Wand und ich möchte gerne, dass diese Wand auch weiß bleibt und es kommt ein Sprayer, der seine Kunst darauf sprüht und ich bin stinkesauer. Ja. Was soll ich denn da machen? Ja, verstehe ich ja. Aber ich verstehe ja dich als Hausbesitzer, wenn du sagst, ja, das soll ja nicht so bleiben. So. Aber andererseits habe ich gemerkt, auch zu DDR-Zeiten hatte ich keine Chance. Ich denke mal schon, dass mir das Kreative ein bisschen in die Wiege gelegt wurde. Hatte ich aufgrund meiner Zensuren nicht die Chance, mich irgendwie künstlerisch auszudrücken. Und ich sage dann lieber irgendwo totes Material bemalen, als wenn ich dann irgendwo aggressiv werde und irgendwo Menschen angreife. Ja, was ich auch nicht verstehe, ist, dass zum Beispiel damals CDU-Politiker gefordert haben, 5 Jahre Haft für Graffiti-Schmierereien. Das kriegt man für schwere Körperverletzungen. Das sind so Sprüche, ja. Das und klar sind das Sprüche, aber da sind schon viele andere, schlimmere Sachen. Ich verstehe deine Argumentation, aber du wirst doch sicherlich auch den Hausbesitzer verstehen, der sich vielleicht für jemand, der vielleicht sehr lange gespart hat für sein Haus, ne, und dann morgens rauskommt und es ist besprüht mit einer Sache, die ihm nicht gefällt, dass der einen Hals hat, ne, ja, und dann auch eine Anzeige erstattet. Aber egal, das Problem hat sich ja bei dir jetzt letztendlich erledigt, ne? Du machst Kohle damit und kriegst sogar Aufträge von der Stadt, also was willst du mehr? Ja. Gibt es denn überhaupt noch viele Illegale? Auf jeden Fall. Gibt's noch. Auf jeden Fall. Und das wird es auch weiterhin geben, solange es die Sprühdosen gibt. Und die Sprühfirmen sind schon längst auf den Markt aufmerksam geworden, haben eigene Kollektionen rausgebracht. Aber das Problem ist, die Sprüherszene kann man nicht kontrollieren. Ist klar. Das ist ein bisschen geht einfach nicht. Spaß an der Anarchie auch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich demnächst in Leipzig bin, halte ich mal alle meine Augen auf. Vielleicht sehe ich irgendwelche Graffitis von dir. Gibt's viele Sachen, ja. Schön, dass du angerufen hast. Alles klar. Grüße nach Leipzig. Danke. Tschüss. Jörg, 35 Jahre alt. Ja, hallo. Morgen. Thema. Ja, ich rufe an, Ladendiebstahl und Beamte. Ladendiebstahl und Beamte. Entweder bist du ein Ladendieb oder ein Beamter. Nein, ich bin Detektiv vom Beruf. Aha. Und mich kotzt es an, dass also Beamte bevorzugt werden, also das heißt, wenn sie erwischt werden, dass das Verfahren bei Beamten eingestellt wird und wir Normalbürger bzw. Detektive gleich Berufsverbot kriegen, wenn wir beim Klauen erwischt werden. Moment mal, ist das wirklich so? Ja, es ist so. Egal, was für ein Beamter man ist? Ja, sei es Staatsanwalt, Anwalt, Polizeibeamter oder Richter. Also, nehmen wir jetzt das Beispiel. Der WDR-Mitarbeiter, der kein Beamter ist, Jürgen Domian, ja, klaut in deinem Warenhaus oder wo immer du arbeitest, einen Bleistift. Ja. Und der Herr Staatsanwalt aus Wanne-Eickel oder wo immer auch her kommen, ja, mag, klaut einen Kugelschreiber. Ja. Die werden unterschiedlich behandelt, Domian und der Staatsanwalt? Ja, so ist es. Ist das wirklich wahr? Ja. Warum? Ich kann es dir nicht sagen. Warum? Also ich habe mal einen Richter erwischt, der normalerweise die Ladendiebe verurteilt. Und ein halbes Jahr später bin ich also als Zeuge vor Gericht geladen worden und habe also diesen Richter wieder getroffen. Mhm. Der hat eine Klingelplatte aus Hammerschlag für 159 Mark geklaut. Ich habe eine Anzeige geschrieben. Und eben dieses halbe Jahr später habe ich ihn dann wieder gesehen. Und dann kommt er auf mich zu, mhm, und sagt zu mir, guten Tag, Herr. Ne? Mhm. Wie geht's Ihnen denn so? Ach, sag ich, mir geht's ganz gut. Mhm. Und Ihnen? Sag ich, sind Sie denn überhaupt noch im Amt? Ja, ich kann Ihnen auch ganz genau sagen, warum. Ja, dann sagen Sie mir das doch mal. Ja, entweder müssen Sie in der Politik sein oder Richter. Dann schaffen Sie alles. Also sind das jetzt Beziehungen oder gibt es da sogar Gesetze? Gesetze kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die bevorzugt werden. Ich habe das noch nie gehört. Ich kann es nicht genau sagen. Würde ich gerne mal andere... Ich hab mal einen Polizeibeamten beim Klauen erwischt, der, mhm, hat 3 CDs geklaut. Mhm. So. Und dann habe ich mal den Kollegen gefragt, weil wir immer meistens verpflichtet sind, die Polizei dabei zu rufen. Mhm. Und der hat dann gesagt, wie geht das denn vonstatten überhaupt? Mhm. Was kann ihm jetzt passieren? Mhm. Ja, es kommt immer auf die Schwere des Diebstahls an. Ja, ist klar. Mhm. So, das heißt, wenn er 2 CDs klaut, sagt die Staatsanwaltschaft, oder dann gibt es ja erstmal ein Disziplinarverfahren und dann entscheiden die, ob es eben schwerwiegend ist oder, mhm, weniger schwerwiegend. Und dann kriegen sie Abmahnung und das hat sich dann erledigt. Das heißt, bei diesem Klientel, sage ich jetzt mal, sind die ein bisschen lockerer in der Beurteilung. Ja, genau. Hm. Und wir Selbstständigen, wenn wir beim Klauen erwischt werden... Hast du denn auch schon mal geklaut? Ich nicht. Nee. Aber einige Kollegen sind erwischt worden. Und wie, die haben Detektive sind erwischt worden? Bitte? Nein, Detektive, ja. Die sind erwischt worden beim Klauen? Ja, auch. Ah, ja. Von wem dann bitte? Von anderen Detektiven? Von anderen Kollegen, genau. Ah, ja. Ja. Aber du hast eine weiße Weste. Ich habe eine weiße Weste. Ja, das wäre ja noch schöner, wenn du noch dein eigenes Haus da beklaust. Ja, das ist erstmal richtig und deswegen kotzt mich sowas an. Also das finde ich ja wirklich skandalös. Nur ist leider die Sendung gleich zu Ende. Ich würde gerne andere Meinungen dazu hören oder vielleicht andere Erfahrungen. Ja. Ich würde euch bitten, die ihr draußen im weiten Lande da irgendwas zu sagen habt, euch vielleicht übermorgen hier bei mir meldet. Ja. Hätte ich gerne Rücklauf. Ich würde an deiner Stelle dieses auch mal noch an andere Presseorgane geben. Du hast es hier jetzt schon mal in der Öffentlichkeit erzählt, aber ich finde, das ist ein Thema, wo man auch mal ein bisschen nachrecherchieren sollte. Mhm. Vielleicht auch für die Kollegen von den Zeitungen. Ja. Denn so geht's ja nicht. Wie oft hast du das denn schon erlebt, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird? Das war jetzt, glaube ich, das 7. oder 8. Mal. Mhm. Mhm. Also sei es ein normaler Anwalt, Polizeibeamter oder Richter. Also es klauen dann wirklich... auch Leute, sehr viele Leute aus den sogenannten etwas gehobeneren Gesellschaftsschichten. Ja. Also ein Richter würde ich dann ja schon dazu zählen. Es klaut jeder. Mhm. Also ich, wie es jetzt im Moment ist, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber es ist mal eine Statistik rausgekommen von 600, Moment, jetzt muss ich gerade überlegen, genau, von 600.000 Ladendiebstählen, mhm, sind also fast, also 100% erwischt worden, aber die Dunkelziffer liegt immer noch bei 80%. Mm, mm. Klauen mehr Frauen oder mehr Männer? Es ist unterschiedlich. Also die Sparte liegt bei also Rentner, mm, Jugendliche und dann kommt die mittlere Schicht. Die klauen wahrscheinlich auch ganz verschiedene Sachen. Ne? Frauen klauen vielleicht eher das, Männer eher das, Jugendliche das. Ja, genau. Ne? Also Jugendliche eher mehr CDs. Ja, klar. Ne? Was klaut denn, was ist denn das, was ist das Klassische, was ein Rentner klaut? Rentner? Hm? Bildzeitung, Parfüm für die Frau. Die Bildzeitung klaut ein Rentner. Ja, und Rasierklingen. Und billiges Zeug, ne? Ja. Verrückt, dass die Leute sich dann in eine solche Gefahr begeben. Es ist nun mal so. Mann. Also ich hoffe auf einen Rücklauf am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Vielleicht erfahren wir da noch was von anderen Leuten. Mhm. Interessant, dass du das hier erzählt hast. Ja, ich musste mir das einfach mal von der Seele reden. Ja, das ist auch richtig so. Dafür ist diese Sendung ja auch da. Das ist schön. Ja, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, ich danke dir auch. Viel Erfolg beim Detektiven. Danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht mein Kollege Markus Liebetanz. Morgen heißt unser Thema, wie ich es gerade schon gesagt habe, Zwänge und Rituale. Welche Zwänge habt ihr und welche Rituale strukturieren euer Leben? Ich bin sehr gespannt. Wir hatten ja vor ein paar Wochen, ein paar Monaten eine Sendung zu dem Thema. Das war sehr, sehr, sehr aufschlussreich und sehr schräg und spannend. Morgen hören wir mehr von euch. 1 Uhr, Radio 1 live und WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage bye bye, bis morgen. Ciao.